In der Hülle ist kein Platz mehr, hat früher immer mein Großvater erzählt. Schon mal was von Makumba gehört? Oder Voodoo? Mein Großvater war ein Priester in Trinidad. Er pflegte zu sagen, wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kommen die Toten auf die Erde. Manchmal fragt man sich, ob sich die Rettungsversuche überhaupt lohnen. Lohnt es sich, die Menschen zu retten?